Tag, ihr Landstuder. Willkommen bei Folge 85 Unterwegsfeed, Etappe 7, Montag, 7. September. Es geht vom Strand nach Venedig. Die Etappe ist in Anführungszeichen nur 48 Kilometer. Kleine Runde morgens, einfach nochmal um vom Strand nach Venedig zu kommen. Dort haben wir uns in Mestre direkt am Bahnhof Hotel gebucht, damit man, wenn man, wie gesagt, den Zug hat man damals noch nicht gebucht, direkt vom Bahnhof in den Zug springen können und Richtung Heimat mache. Los ging es leider bei leichtem Nieselregen. Hat am Anfang gar nicht so nur Regen ausgesehen, aber wie gesagt, genau die schwarze Wolke hat danach noch losgeregnet, hat uns dann zur Hälfte von der Tour noch begleitet. Die Strecke war ganz schön an der Lagune entlang, kein Verkehr, schöne Fahrradwege, hat Spaß gemacht, ging auch nochmal am Flugplatz Venedig vorbei. Dort war auch Flugbetrieb zu verzeichnen. Zwei, drei Maschinen sind in ungefähr der halben Stunde gestartet und gelandet, als wir dort vorbeigefahren sind. Mein Kumpel, der war schon mal in Venedig, der bucht sich dort dann immer den Bootstransfer vom Flughafen bis nach Venedig. Ist auch relativ cool, in der Stadt anzukommen. Auf dem Weg waren wir noch bei einem kleinen Supermarkt gewesen und noch ein bisschen mit Getränke eingedeckt, war auch noch so ein bisschen Bäckerei angeschlossen. Dort gab es natürlich mal wieder eine schöne Pizza auf die Hand. Im Hotel waren wir ungefähr so um 13 Uhr eingetroffen, konnten sogar schon inchecken, das Fahrrad in der Rezeption abschließen und sind dann praktisch nochmal Richtung Venedig, haben wir uns aufgemacht. Mestre ist wie gesagt der Bahnhof vor der Endstation Venedig. Dort fahren alle 5 Minuten die Züge im normalen Tagesbetrieb nach Venedig, sind dann mit 1,35 Euro dabei, sind aber bei alle 4 Fahrten nicht einmal kontrolliert worden. Zu Venedig, was gibt's zu sagen? Also lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Würde ich sogar empfehlen, noch ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, weil wir haben uns entschieden, nicht ein Taxiboot zu nehmen. Das kostet 20 Euro die Tageskarte. Da hätten wir noch ein bisschen mehr Sightseeing machen können, ein bisschen mehr durch die Stadt fahren oder durch die Kanäle die Sache ein bisschen von außen angucken. Haben wir uns nicht entschieden. Wir sind einfach so ein bisschen durch die enge Gasse gelaufen. Mein Kumpel war, wie gesagt, schon mal da. Der hatte ein bisschen die Führer gemacht. Natürlich die ganzen Touristen-Hotspots sind natürlich angelaufen. War relativ wenig los. Also nicht, dass mir da die Erfahrungswerte fehlen. Also ich war bis jetzt noch immer in Venedig. Da war ich, glaube ich, 15 Jahre alt mit der Schule. Da habe ich irgendwie gar keine Erinnerung mehr daran. Aber wie gesagt, hat sich gut verteilt. War keine Maskenpflicht in Venedig. Die Leute sind sich relativ gut aus dem Weg gegangen. Fand ich relativ safe. Natürlich in den Geschäften oder in der Pizzeria so Maskenpflicht ist jo. Klar. 11 Kilometer haben wir an dem Tag gemacht, sind dann, wie gesagt, abends nochmal kurz in Bahnhofsnähe, waren wir noch unterwegs, waren noch im Supermarkt wollten. Das war ein bisschen schlechte Idee. Das war so ein bisschen der Dämpfer von dem Urlaub, weil da sind so ein paar Gestalte um den Bahnhof rumgelaufen. Das hat irgendwie nicht so vertrauenserweckend ausgesehen, war auch relativ stark mit Militär und Polizei besetzt. Sie haben freundlich gegrüßt, die haben böse geguckt, mir haben böse geguckt. Gut, wie gesagt, ist jetzt nichts passiert, aber war irgendwie doch nicht so ganz koscher. Aber wie gesagt, das werde ich euch nicht empfehlen, nochmal, wenn er in Mestre übernachte, da abends nochmal in dunkle Runde zu drehen. Aber wie gesagt, ich denke mal, für ein paar Euro mehr hätten wir auch können in Venedig übernachten. Das Hotel hat, glaube ich, gekostet die Nacht 90 Euro, war 4 Sterne, aber halt ohne Frühstück. Was wir gemacht haben, bevor wir nur Venedig sind, haben wir uns nochmal um unsere Rückfahrt gekümmert. Das war nicht ganz so optimal gelaufen irgendwie. Also natürlich sind wir heimgekommen, wir haben ein bisschen mehr bezahlt. Geht es jetzt nicht um so ein paar Euro. Aber irgendwie subjektiv hätte ich das gerne ein bisschen günstiger gehabt und vor allen Dingen nicht so aufwendig organisiert. Also mit dieser ÖBB-App und der DB-App könnt ihr euch, wenn ihr kein Fahrrad habt, euch diese Tickets einwandfrei klicken. Also keine Diskussion, ist genauso wie bei uns in Deutschland an. Nur diese Fahrradreservierung, das können wir nicht machen. Und da müssen wir, wie gesagt, in so ein Reisebüro gehen. Wir haben da nicht angefangen zu sparen. Wir haben praktisch dann da alles von dieser Dame buchen lassen. Und im Endeffekt war man dort dabei mit der EC mit Fahrräder, Sitzblech, Zuschlag von Verona nach München 189 Euro, also für zwei Personen. Zwischendurch müssen wir euch noch ein Ticket buchen von Venedig nach Verona, das hat 33 Euro gekostet. Das ist ein ganz normaler Bummelzug. Da gibt es praktisch ganz vorne am Zug ist ein Triebwagen und dort hinten dran ist praktisch ein Stellplatz für Fahrräder. Was ich noch gemeint habe, gesehen zu haben, ist, dass die sich 22 Euro für ihre Dienstleistung der Buchung berechnet hat. Im Endeffekt waren wir bei 220 Euro für zwei Mann, also jeder 110 Euro sind wir zurückgefahren. Was wir jetzt noch kennen, noch ein bisschen optimieren können, ihr kennt mich, Jo, ist, wir waren im Endeffekt, ist der Zug von Venedig nach Verona erst um 11.30 Uhr gefahren. Also waren wir morgens nochmal schön frühstücken in Venedig, nochmal in die kleine Gasse gegangen und nochmal, wie gesagt, Frühstück auf der Hand in den kleine Bars und so. Das war eigentlich ganz klasse. Aber da hätten wir natürlich können ein bisschen auf Zack sein und hätten natürlich können früher nach Verona fahren und dann hätten wir uns einfach nochmal ein bisschen mit den Fahrrädern Verona angucken können. Aber wie gesagt, das ist mir natürlich ingefallen, als schon alles gebucht war. Aber na, egal. Vielleicht muss mein Ziel sind immer nicht noch so nach Effizienz und Perfektion zu streben, weil genau so war es nämlich. Ach, okay. Wie gesagt, H12 ging es dann los nach Verona, dort 20 Minuten Aufenthalt und wie gesagt, ab 13 Uhr von Verona nach München. Der Zug kommt an 18:30 Uhr, ist ein normaler EC, war Großraumwaggon. Wir haben allein gesessen, Maskenpflicht während der ganzen Zugfahrt. Da konnte man schön aus dem Fenster gucken, sind wir natürlich auch wieder an unserer Firma in Trentino vorbei und auch an unserer Firma in Leifers vorbeigefahren, schön gewunken. Weil wie gesagt, ich habe ja noch ein bisschen länger Urlaub, also bis 28. September, um genau zu sein. Deshalb kommen auch hier später nochmal auf dem Feed ein paar Folgen. Die Nummerierung hat nicht ganz gepasst, deshalb nicht erschrecke. Ich werde auch noch zwei Folgen noch veröffentlichen, die aber von der Nummerierung ein bisschen vorne dran sind. Das habe ich jetzt zeitlich nicht mehr geschafft. Zugfahrt relativ unauffällig bis auf Grenzkontrolle auf Italien. Seite und im Endeffekt kam dann noch mal wie so ja, Zivilbeamte, die sich noch mal so Pärchen direkt angeguckt haben. Keine Ahnung, ob die da so einen Tipp gekriegt haben oder so, weil die sind relativ zielstrebig zu den beiden hin und die sind auch am nächsten Bahnhof ausgestattet. Also, was da genau war, habe ich nicht erfolgt. München angekommen. Wie gesagt, mussten wir noch ans Auto, haben wir uns für die S-Bahn entschieden. Ich habe nicht genau gegoogelt, ob man um 18.30 Uhr schon mit den Fahrrädern im Hauptbahnhof die S-Bahn benutzen kann oder ob das noch praktisch Rush-Hour ist. Wir haben es einfach durchgezogen. War dann leider am Bahnsteig etwas mehr los als üblich geplant, aber das hat, wie gesagt, zusammengehängt, weil noch eine Person vorne im Zug mitfahren wollte. Ihr wisst aber, was ich meine. Da war praktisch dann der Schienenverkehr ein bisschen gesperrt, hat eine halbe Stunde gedauert, aber dann konnte man, wie gesagt, mit der S3 weiterfahren, waren dann so 19:30 Uhr am Auto, haben alles gut aufgeladen und dann ging es wieder Richtung Heimat. Wie gesagt, wir wollten natürlich gerne den Zug früher nehmen, damit wir früher zu Hause sind, aber wie gesagt, wir hatten keinen Stau, keinen Verkehr, war halt eine kleine Nachtfahrt, aber wie gesagt, hat alles auch ganz gut geklappt, war ich so um 0 Uhr zu Hause. Jetzt geht's zum Fazit für diese Tour. Also kann ich auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen. Also auch so, wie ich euch das vorgestellt habe von der Etappen- und Routenplanung. Das Fahren mit dem E-Bike-Fahrer war wie gesagt okay. Wir konnten uns wie gesagt gut aufeinander abstimmen. Wie gesagt, wir waren doch relativ geschmeidig unterwegs. Ich meine, wir foppen uns sowieso halt natürlich ein bisschen, auch von der Firma her, habe ich ja schon mal erzählt, weil normalerweise hast du doch sehr, sehr krasser Unterschied, wenn du mit Biobike unterwegs bist und halt auch mit dem Pedelec, das passt einfach von deiner Geschwindigkeit nicht. Also du bist natürlich, wenn dein Akku voll ist, bist du natürlich, sagen wir mal, an Steigungen oder so mindestens doppelt und dreifach zu schnell. Aber wie gesagt, wie es ist bei dieser Tourio entzeigt hat, wenn die Fahrräder da fast gleich sehr gleich schwer sind von Gepäck und die Distanz ein bisschen größer ist, wie gesagt, halt der Akku nicht so lang. Also wie gesagt, das E-Bike von meinem Kumpel ist ein vollgefedertes Mountainbike, 2,6er Bereifung, 24 Kilo plus Fahrer 90 Kilo mit seinem 10 Kilo Rucksack. Das ist schon ein ganz ordentliches Gesamtgewicht. Also das muss er ja genauso wie ich, habe euch ja auch die Daten erzählt, muss man den Berg hochtreten und das sieht halt der Akku dann nicht ganz so gern. Also wie gesagt, also ich habe nochmal mit ihm gesprochen. Also er konnte im Endeffekt die Touren nur auf Eco fahren und hat auch relativ früh gemerkt, dass die Reichweite ein bisschen knapp werden konnte. Auf der Ebene Passage oder Bergrunde natürlich nicht, aber insbesondere wenn es halt den Brenner hochgeht oder du halt viele Höhenmeter hast oder halt die Tour relativ lang ist, also so um die 100 Kilometer, können das ein bisschen knapp werden. Also für alle Pedelec-Fahrer würde ich sagen, müssen da vorher noch ein bisschen testen, ob diese Tour danach für euch in Anführungszeichen so machbar ist, weil ansonsten könnt ihr euch ach, muss schön auf Eco einstellen, den Berg hochzudrehen. Wie gesagt, für mich war es normal. Also wie gesagt, meine Übersetzung von meinem Trekkingrad ist halt leider nicht so hoch. Ich hoffe dann am Anfang oder insbesondere am Brenner, muss ich ein paar Schiebepassagen einlegen. Oder halt, wie gesagt, wirklich nur im ersten Gang fahren. Manchmal auch ein bisschen stehend und so. Also wie gesagt, aber hat, wie gesagt, super geklappt. Würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Beziehungsweise, ich will mir ja nächstes Jahr noch ein E-Bike hole. Und dann sieht es natürlich ein bisschen anders da aus. Da muss ich natürlich auch mal gucken, dass ich mit meinem Akku dann so Tour auch relativ sicher fahren kann. Positiv für mich war auch nochmal der Einsatz von den Klickpedalen. Also wie gesagt, ich hatte jo bis auf den ersten Tag keinerlei Krämpfe gehabt. Hat man auch immer gut mit Pferdeseiten nochmal die Muskeln eingeschrammt. Also ich denke mal, das hat mich natürlich auch gut über die Tour gerettet, dass ich nicht nur drücken konnte beim Fahrradfahren, sondern auch diese Zielbewegung soll, wie ich so gehört habe, irgendwie 30% mehr Effizienz bringen oder so. Also das hat mich auf jeden Fall gerettet. Von der Zeitphase, also wie gesagt, ist hier Ende August, September, fand ich perfekt. Ach so, vom Wetter her, gut, dass es am Anfang ein bisschen geregnet hat und ein bisschen kalt war, mit 12, 15 Grad war okay. Ich denke mal, wenn es richtig heiß gewesen wäre, also im Hochsommer, wäre man wahrscheinlich nicht auf diese Distanz und auf diese Kilometer und Höhenmeter gegangen. Das hätte wesentlich mehr Energie gebraucht oder so. Ansonsten von der Gestaltung habe ich ja erzählt, dass ihr euch vorstellen könnt, klar kann man mal anhalten und ein paar Bilder mache, aber sagen wir mal, hier ist keinerlei Ausruhphase von einer halben Stunde, Stunde Mittagspause oder mal in ein Restaurant gehen drin. Also das haben wir nicht gemacht. Also wir haben uns gut gefrühstückt und spätestens 8:30 ging es praktisch schon los auf die Tour. Bisschen Trinkpause, später Nachmittag kurz in den Supermarkt, Getränke geholt, Teilchen gegessen oder halt Brötchen geholt oder so, 10 Minuten oder Viertelstunde gesessen und dann ging es halt weiter. Ja, dass man so um 19, 19.30 praktisch im Hotel ankommt und dort natürlich halt dann ordentlich wieder ins Restaurant gegangen, Pizza und so gegessen. Das passt eigentlich schon ganz gut. Zum Thema Hotelauswahl, wie gesagt, ich war mit meinem Buddy unterwegs, mir waren dort nicht super anspruchsvoll. Ziel 1 war immer getrennte Betten, finde ich irgendwie ein bisschen cooler, mag ich nicht, dass ich da praktisch sehr eng schlaf. Da waren wir uns relativ einig, Frühstück hatten wir noch eingeklickt, aber wie viele Sterne das war und von der Bewertung haben wir uns locker gemacht. Also natürlich auch eigenes Bad im Zimmer oder so, ist ja momentan selbstverständlich und dann haben wir einfach die Sache gemacht. Die professionelle Aufnahme wird gerade durch meine Pizza unterbrochen. Passt natürlich, weil, ratet mal, was habe ich die ganze Zeit gegessen? Immer nur Pizza. Die Pizza fand ich in Südtirol und Italien eigentlich besser. Was ich nicht so ganz empfehlen kann, ist die Pizza in Venedig. Die hat irgendwie nicht so gut geschmeckt. Die war irgendwie dicker. Ich glaube auch irgendwie so lieblos zubereitet oder so. Also wie gesagt, für Venedig oder so, da müssen wir euch was überlegen, was nach da essen gehen. Also insbesondere mit Pizza. Das hat irgendwie nicht so Sinn gemacht. In den normalen Restaurants oder Pizzerien auf der Strecke keinerlei Thema. Einfach auch so, was nach Bock haben, nicht so teuer, passt, Italiano-Style. Aber wie gesagt, Venedig war ein bisschen grenzwertig. Was es aber natürlich dort wegmacht, ist natürlich morgens die Gebäck und die Süßigkeiten und die Teiche oder so. Das war richtig klasse. Aber wie gesagt, wenn ihr dort durch die Stadt läuft, lauft und euer immer so ein paar Häppchen isst oder so, dann müssen wir halt hungrig ins Bett gehen. So, das war's zu meinem Fazit. Wer natürlich noch was wissen will oder so, ein bisschen mehr Details, kann mich gerne anschreiben. Beobachtet hier auf jeden Fall auch nochmal den Link oder später, also jeweils in der Folge. Oder auf YouTube, dort habe ich euch mal der komplette Tourverkauf, also alle Re-Live-Videos mal zusammengeschnitten. Gut, ich hoffe, jeder konnte, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ihr konnt von der Reise ein bisschen was mitnehmen. Und wie gesagt, auch für alle sportlich oder nett, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ein Land mal mit dem Rad zu erkunden. Gut, München, Venedig und durch Tirol und die Dolomite zu fahren, ist sportlich ein bisschen anspruchsvoller. Aber wie gesagt, ich denke mal, das ist für jeden ein bisschen individuell. Und ansonsten müssen wir einfach die Hauptetappen einfach ein bisschen abkürzen und halt nicht so ganz extrem Kilometerwache wie wir, also die Tour nicht in 6 Etappe fahren, sondern vielleicht in 7 oder 8, und dann haben wir auf jeden Fall das gleiche Erlebnis. Alles klar, dann wie gesagt, danke fürs Zuhören und man hört sich. Bis dann, der Landstudler. Servus.